Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Also, dass wir euch ohne Sinn, ohne ein Ziel erschaffen haben? Einfach nur zum sinnlosen Dasein, zum Vergnügen, zum Spiel und Spaß? Doch erhaben ist Allah, der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrwürdigen Thrones. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und sag: Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. O mein Herr, vergib und erbarme dich, denn du bist der Beste der Barmherzigen. Ja, nach all diesem, was wir jetzt gelesen haben, da kann auch ein Gläubiger nichts anderes fühlen und sprechen, als dass er dieses Bittgebet macht: Mein Herr, vergib mir und erbarme dich meiner, und du bist der Beste derer, die sich barmherzig erweisen. Ja, denn ohne Allahs Barmherzigkeit haben wir keinen Stand, keinen Bestand. Ja, und jetzt lass uns nochmal wiegen und nochmal messen. Wenn wir alle Dinge, die wir haben, besitzen, jetzt materielle und immaterielle, und diese mal wiegen würden, wie viel Zeit wir damit kaufen können. Also mit anderen Worten, wenn wir unseren ganzen Besitz hergeben würden, um noch einen Tag auf dieser Welt dazu zu kaufen. Also der Tod kommt zu uns und wir sagen: Ich gebe dir alles, was ich habe, gib mir noch einen Tag auf dieser Welt. Wir werden diese Zeit nicht kaufen können. Zeit ist unbezahlbar. Ja, deswegen sollen wir in dieser Zeit die Dinge tun, wodurch wir Allahs Barmherzigkeit herbeirufen, damit uns vergeben wird, damit es uns wohl ergehen kann. Und diese Dinge, das sind die, mit die wir mit Aufrichtigkeit verrichtet haben. Das sind die verborgenen Taten. Aufrichtig anderen Gutes wollen. Aufrichtig, rein, für Allahs Zufriedenheit etwas tun. Und das wird uns letztendlich einzig und allein nutzen. Damit kommen wir zum Ende von Surat al-Mu'minun. Und wir beginnen mit Surah An-Nur, das Licht. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Dies ist eine Sura, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf das ihr bedenken möget. Der ganze Koran ist ja von Allah offenbart, aber hier erwähnt Allah diese Tatsache nochmal besonders, uns nochmal zu erinnern, dass diese Sura ist von Allah. Wir können sie nicht als das Wort von einem Menschen erachten und dabei missachten oder vernachlässigen. Nein, das ist Allahs Wort und Allah sagt, er hat das hier verpflichtend gemacht, was hier offenbart wird. Also haltet euch daran, handelt danach, dies und dies ist zu tun, dies und dies ist zu vermeiden, und damit sollt ihr bedenken, euch erinnern, nochmal zum Bewusstsein kommen. Ja, wie viele leider sind von uns, die das klare Wort vernehmen und sich danach trotzdem nicht schaffen, zu reinigen, zu ändern, zu verbessern. Und diese Verse sind klar. Also es ist verständlich und es ist unzweifelhaft, was Allah hier uns sagen möchte. Also haltet euch daran. Ja, und was wird in dieser Sura geboten? Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit 100 Hieben. Das gilt für die, die nicht verheiratet sind, wenn diese Unzucht begehen. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts der Rechtbestimmungen der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei der Vollstreckung der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein, also eine öffentliche Strafe. Ein Teil der Bevölkerung soll dabei zusehen, damit eine Abschreckung auch geschaffen wird, um dieses Übel aus der Gesellschaft so weit es geht fernzuhalten. Hier wird also über die Unzucht, Zina, gesprochen. Das gehört zu den größten Sünden im Islam und in jeder anderen Weltreligion ist das genauso. Die Schäden von Zina sind unzählbar. Wir nennen jetzt nur ein paar und das ist schon eigentlich ja, sehr traurig, wenn man schon aufzählen muss, was die Schäden davon sind, weil sie eigentlich so offenbar und klar sind, dass es nicht der Überzeugungskraft eigentlich bedürfen sollte, weil der Schaden so offenkundig ist. Nichtsdestotrotz, Zina macht Nasab, also die Herkunft, die Abstammung der Kinder, somit der Menschen, zweifelhaft. Und das ist ein Grundrecht von jedem Menschen, dass er wissen darf, dass sein Recht woher komme ich, wer sind meine Eltern? Und da das zweifelhaft gemacht wird, diesen Kindern dieses Recht genommen wird, das ist eine unmittelbare Gefahr von Zina. Dann führt es genauso zu Hass, zu Neid, bis hin zu Mord und kriminellen Akten und Gewalttaten. Das muss man auch nicht weiter erklären. Es zerstört Familien. Es macht die gesamte Gesellschaft somit unruhig, denn die Familie ist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Körperliche Krankheiten sind natürlich auch auf jeden Fall ein Faktor. Ja, aber die moralischen wiegen auf jeden Fall noch schwerer. Und deswegen, unter anderem deswegen, wird strengstens davor gewarnt und Allah befiehlt selber die Had, die Rechtsbestimmung, die dafür also nach dem klaren Verurteilen der beiden, die sich das zu Schulden haben kommen lassen, also es darf keine zweifelhafte, einfach eine reine Anschuldigung sein, es muss ein klarer Sachverhalt sein, derjenige muss überführt sein oder das selber zugeben, also es muss einen Richtspruch von einem geregelten Gericht geben oder eine geregelte Verurteilung von einer Instanz, die das auch machen kann. Ein Unzuchttreiber heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht, oder eine Götzendienerin. Und eine Unzuchttreiberin heiratet kein anderer als ein Mann, der Unzucht begeht, oder ein Götzendiener. Den Gläubigen ist dies verboten. Ja, diese Aya kann auch so gelesen werden, dass ein Unzuchttreiber begeht dies ja nur mit einer Unzuchttreiberin. Also der eine braucht ja den anderen, um überhaupt diesen Akt auszuführen. Dann genauso eine Unzuchttreiberin begeht dies nur mit einem Unzuchttreiber. Das heißt aber auch, der Partner, wenn er die Unzucht billigt, so gilt er selber auch als Unzuchttreiber. Und wenn er das Verbot der Unzucht leugnet, so würde er sogar als Götzendiener gelten. Ja, das sind also alles, das dient alles der Abschreckung und der Warnung und der Größe dieser Sünde. Dies soll wahrgenommen werden, dass diese Menschen, die gehören dann auch zueinander. Ja, in der Auslegung heißt es auch, dass wenn man also vor der Ehe weiß, dass der Ehepartner solch ein Mensch ist, dass man diese Ehe dann nicht eingehen soll, die Reinlichen sollen zu den Reinlichen gehören, die sich keusch und moralisch verhalten sollen, dann auch miteinander eine Familie gründen. Wie gesagt, das dient der Abschreckung vor dieser Sünde. Im Einzelfalle natürlich muss mit Gelehrten Rücksprache gehalten werden. Das dient hier nicht den einzelnen Menschen eigene Rechtssprüche zu entwerfen. Ja, und moralisch gesehen ist es ja auch so, derjenige, der Schirk, Götzendienerei betreibt, der ist ja seinem Herrn irgendwo gegenüber untreu. Genauso der Unzuchttreiber ist der Moral, wenn er verheiratet ist, dann dem Ehepartner gegenüber untreu. Ja, das sind also dieselben Arten von Folgen der Begierden. Ja, und die gehören dann auch, solche Menschen gehören zusammen, die sind einander ähnlich. Und die sollen dann dementsprechend auch untereinander heiraten. Sie sollen heiraten oder, wie gesagt, die andere Lesart, die heiraten doch dann auch untereinander. Wallahu a'lam. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nimmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an, das sind die wahren Frevler. Jetzt hatten wir eben über den Gräuel der Unzucht gesprochen. Und jetzt wird hier nochmal klar gemacht, dass auch jemanden Unzucht vorwerfen. Und besonders wird hier gesprochen den ehrbaren Frauen, die sich keusch halten, die moralisch sind, die reinlich sind, die ehrbare, Mohsanat heißt auch Ehefrauen sind. Ja, aber auch das gilt auch für andere Frauen genauso. Die geschützte Frauen sind, moralische, anständige Frauen sind, denen auch solche Anschuldigungen an den Kopf zu werfen, in der Gesellschaft solche Gerüchte über sie zu verbreiten. Wer das macht und nicht vier Zeugen hat, um seine Anschuldigung zu untermauern und zu beweisen, der wird bestraft. Und zwar wie? Den geißelt mit 80 Hieben. Weil er solch eine skandalöse Aussage überhaupt gewagt hat zu äußern. Weil wenn so etwas einmal erst geäußert ist, der Ruf der Frau ist damit geschädigt, auch wenn er dann wieder hergestellt wird natürlich. Aber hier wird der Ruf, die Moral, auch die Reinlichkeit der Gesellschaft, dass man solche Gerüchte nicht verfolgt, sich 10-mal überlegt, bevor man so ein Gerücht überhaupt erst äußert, ja, damit solche Dinge in der Gesellschaft auch nicht Umlauf finden und die Ehre, der Ruf, auch das Zögern vor solchen Thematiken überhaupt, ja, die Hemmschwelle einfach, dass die auch wirklich höher liegt und solche Themen mit sehr viel Vorsicht besprochen, angegangen überhaupt werden. Ja, überleg mal, wenn jemand, wenn eine Gesellschaft einfach jedem erlauben würde, alles mal einfach so zu sagen, keiner wäre mehr sicher vor der Anschuldigung des Nächsten, derjenige, der anschuldigt, müsste nichts und keine Konsequenz dafür befürchten. Ja, genauso gibt es ja auch, in jeder Gesellschaft gibt es bestimmte Gesetze, um die Ehre der Menschen einfach zu schützen. Rufmord, Verleumdung, das sind alles Begriffe, die in jeder Gesellschaft mehr oder weniger vorhanden sind. Im Islam ist das nun mal nicht nur ein Gesetzesbruch in der menschlichen Definition, sondern auch eine Sünde gegenüber dem Recht Allahs. Ja, und die Konsequenz für solche Menschen ist dann halt auch, und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an, und das sind die wahren Frevler. Das heißt, die verlieren also auch gesellschaftlich, die solch eine Aussage einfach mal äußern, ohne Beweise und Zeugen zu haben, die verlieren auch gesellschaftlich ja eine gewisse Stellung, dass sie nicht mal als ehrbar genug erachtet werden, um von ihnen eine Zeugenaussage zuzulassen. Und natürlich, Fehler machen alle Menschen, und Allah ist der, der die Reue immer wieder annimmt. Und er sagt, außer diejenigen, die nach alledem bereuen und rechtschaffen werden, denn Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Offenbarungsgrund für diese Ayat, für diese Verse, wurden circa im 6. Jahr der Hijra nach der Raswa von Banu Mustalik offenbart, also nach einem bestimmten Kriegszug offenbart. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit seiner Gesellschaft in Form einer Karawane auf der Rückkehr von einer Reise, und seine Frau Aisha radiallahu anha, unsere Mutter Aisha, war mit anwesend in dieser Karawane. Und es geschah so, dass sie eine Kette verloren hatte und sie ging los, um diese zu suchen. Als sie zurückkam, war die Karawane schon losgezogen. Man hatte nicht bemerkt, dass sie nicht in ihrem Sessel, diese Art Sessel, die auf das Kamel geschnallt wird und quasi die Frau hinter einem Vorhang dann sitzt. Man hatte nicht gemerkt, dass sie nicht anwesend war. Und die waren schon losgegangen. Und ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der die Verantwortung hatte, zurückgelassene, verlorene Sachen einzusammeln, nachdem die Karawane schon losgereist war, der war dann halt noch zurückgekommen, zurückgeblieben, und er sah dann Aisha, radiallahu anha, und sie sagt selber, dass er hatte mich, bevor der Befehl zum Verschleiern kam, schon gesehen. Und er wusste also, um wen es sich handelte. Und er sagte nur, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, wir sind Allahs und zu ihm kehren wir wahrlich zurück. Das soll der Gläubige sagen, wenn ihn ein Unglück trifft. Das haben wir in Surat al-Baqarah schon zusammen gelesen. Und er führte das Kamel so vor sie hin, dass sie sich darauf Platz nehmen konnte. Und er brachte sie, ohne ein weiteres Wort dann mit ihr zu sprechen, brachte er sie zurück nach Medina. Er führte das Kamel und sie saß auf dem Kamel. Und als sie so dann also in die Stadt eingingen, sah sie dieser Charakter von Abdullah bin Ubay, diese bestimmte Persönlichkeit, die eingegangen ist in die Geschichte als der Führer der Heuchler. Dieser Mensch sah sie also und einige seiner Gefährten, und sie nahmen dies zum Anlass, eine große Propagandakampagne zu starten, einen riesen Sturm zu entfachen, Gerüchte zu verbreiten, Gerüchte über eine angebliche unerlaubte Beziehung zwischen unserer Mutter Aisha radiallahu anha und diesem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Safwan. Die Einzelheiten dieser Geschichte sind zahlreich. Vielleicht habt ihr auch selber die Gelegenheit, selber noch darüber nachzulesen in den Büchern der Sira, in Büchern von Tafsir und Auslegung. Ja, wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, jetzt jede Einzelheit zu erwähnen. In dieser ganzen Zeit ging es Aisha radiallahu anha, ab dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt bemerkte, dass solch ein Gerücht unterwegs war, ging es ihr natürlicherweise sehr, sehr schlecht. Die ganze Stadt war in einer Art von Schockzustand, weil die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Glaubenswürdigkeit der Familie erzittert worden war. Natürlich glaubte man das auch nicht, aber es stand trotzdem irgendwo in der Luft. Man wusste nicht genau, was jetzt war. Bis schließlich dann letztendlich Allah 10 ganze Verse in Surah An-Nur offenbarte, die Aisha, unsere Mutter Aisha, von jedweder Schuld befreiten und im Gegenteil diejenigen beschuldigten, die sich an diesem Gerücht, an der Verbreitung des Gerüchts, an der Erfindung dieser Propaganda, in den Raumsätzen dieser Propaganda irgendwie beteiligt waren. Ja, also die Schuld wurde auf diese zurückgewiesen. Dazu werden wir gleich auch noch kommen und diese Ayat lesen. Und Aisha radiallahu anha selber sagt auch, dass es wäre mir nie in die Gedanken gekommen, dass Allah 10 Verse über meine Unschuld offenbaren würde, die bis zum Tag der Auferstehung gelesen werden. Ja, also es war eine große Sache, dass solche Ayat herabgesandt wurden. Also wenn jemand Geduld hat, Allah hilft dann auch wirklich, Allah kann auch die Unschuld beweisen, Allah kann alles machen, alles an Unterstützung geben, aber Allah lässt auch zu, dass man geprüft wird. In dieser ganzen Zeit war die Propaganda sehr, sehr stark. Und man sagt auch, Aisha radiallahu anha wird auch deswegen, weil Allah sie und ihre Wahrhaftigkeit bestätigte, wird sie deswegen auch Aisha as-Siddiqa, die Wahrhaftige, deren Wahrhaftigkeit auch bestätigt wurde, wird sie deswegen auch so genannt. Also, ehrbaren Frauen, unschuldigen Frauen solches vorwerfen und dann nicht 4 Zeugen beibringen, sondern das einfach nur so sagen, es nicht beweisen können, die kriegen Strafe, die haben was falsch gemacht. Ja, und jetzt wird noch kurz über was anderes gesprochen und dann kommen diese Ayat, die über die Unschuld von Aisha und über das Vergehen dieser anderen Gerüchteverbreiter gesprochen werden wird. Und zwar haben wir jetzt über den falschen Vorwurf für an sich anständige Frauen gesprochen und jetzt heißt es für diejenigen, die ihren Gattinnen, also ihren eigenen Ehefrauen, Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, für die gibt es dann einen anderen Ausweg. Das heißt, jemand ist davon überzeugt, dass seine eigene Frau Untreue begangen hat, hat aber keine 4 Zeugen, möchte aber natürlich mit dieser Frau auch nicht mehr zusammenbleiben, dann bleibt ihm also die Möglichkeit, vor das Gericht zu gehen. In islamischen Ländern wäre das dann halt so. Und was dann zu tun? Besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er 4-mal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. Und zum 5. Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und was hat die Frau dann für eine Möglichkeit, die dann ja sagen, das Recht hat auch zu sagen, dass nein, er lügt, er hat ja keine Zeugen, er hat nur geschworen. Was kann die Frau dann also zu ihrer Verteidigung tun? Und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie 4-mal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das 5. Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Und diese ganze Prozedur wird dann Li'an, gegenseitige, die bitten ja Allahs Zorn herbei und Fluch herbei, falls der andere falsch ist. Deswegen wird das Li'an von La'na, Fluch, wird so genannt. Die Ehe wird somit dann auch geschieden. Das ist dann halt der Ausweg, wenn die Zeugen nicht da sind, aber die Überzeugung da ist und deswegen eine Ehefortführung nicht möglich ist, diesen Ehepartner, dann ist halt diese Möglichkeit vorhanden. Ja, und was halt nicht passieren soll, ist, dass man innerhalb der Ehe immer weiter Anschuldigungen hervorbringt, die Ehe zur Hölle wird, wirklich zur Hölle auf Erden wird. Ja, das ist damit dann wirklich ein Ausweg, dass das gerichtlich ein Ende findet, damit beide dann auch ein neues Leben beginnen können. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah Reue annehmend und allweise wäre. Ja, und im Arabischen heißt es, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, und wäre nicht die Gunst Allahs auf euch gewesen. Damit soll gesagt sein, wenn das nicht mit euch wäre, die Gunst Allahs, die Barmherzigkeit, dann wäret ihr wahrlich in Bedrängnis geraten. Und dass Allah Reue annehmend und allweise wäre. Also wenn das nicht so wäre, dann wegen der Schrecklichkeit dieser eurer Aussagen wäret ihr wahrlich in Bedrängnis geraten. Ja, jetzt wird also in der nächsten paar Ayat über genau diese Sache gesprochen, dieser Vorfall, der Aisha radiallahu an passiert war. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben. Welche ungeheuerliche Lüge? Ja, über die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Geschichte, die wir eben angesprochen haben. Sind eine gewisse Schar von euch. Also die sind von euch. Manchmal entsteht Schaden von dort, von wo man es nicht erwartet. Nicht von äußerlichen Feinden, sondern von jemand, der aus den eigenen Reihen ist. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Ja, also das war zwar alles schrecklich, die Muslime waren im Schockzustand, diese Zeit der Unruhe, der Unwissenheit, aber dann schließlich kam die Erlösung, das Wissen Allahs, diese neue Regelungen, die Allah als Barmherzigkeit für eine gesamte Gesellschaft, für die gesamten kommenden Zeiten herabgesandt hat, das war gut für euch. Und um das zu bekommen, musstet ihr durch diese Hitze dieser Prüfung gehen und letztendlich Ende gut, alles gut, wenn man so will. Ja, am Ende hat es euch dann doch genutzt. Denkt nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Also jeder, der an dieser Gerüchtverbreitung beteiligt war, der 5 Worte gesagt hat, wird mehr zuteil haben. Der 1 Wort gesagt hat, wird 1 Wort zuteil haben. Jeder wird das erwerben, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Ja, und in Tafsir heißt es, dass dies Abdullah bin Ubay, der Heuchler war, der sich zum Ziel gemacht hatte, dem Islam, dem Ansehen des Propheten, wo er konnte, zu schaden. Hätten doch, als ihr es hörtet, die Gläubigen und Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist eine deutlich ungeheuerliche Lüge. Ja, hättet ihr doch gedacht, voneinander, ja, dass man auch die Menschen aus den eigenen Reihen nicht vorverurteilt, hättet ihr doch in der Situation euch mal in diese Lage versetzt und daran gedacht, wie würde ich wollen, dass mit mir so umgegangen wird? Würde ich wollen, dass man für mich Entschuldigungen findet, dass man mich nicht mit Argwohn betrachtet, dass man mich nicht vorverurteilt, dass man nicht meinen Namen dafür benutzt, um selber ein wenig Genuss an Reden, an Sprechen, an Gerüchteküche verbreiten. Ja, was hätte ich an dieser Stelle einfach gewollt? Hättet ihr doch so reagiert. Nämlich wie? Voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Ja, und das ist eine große Lehre für uns auch, wenn jemand über jemand anderen schlecht spricht, einfach was in die Welt setzt, Argwohn äußert, dann sollten wir, ja, einerseits sind wir dazu aufgefordert, nicht üble Nachrede zu betreiben. Und hier werden wir also auch daran aufgefordert, wo wir können, auch zu verteidigen. Die Menschen auch zu verteidigen. Auch das ist eine Pflicht, wo man kann, wo man die Mittel hat, die Menschen zu verteidigen, ihren Namen, ihre Ehre zu beschützen. Ja, wer jemand anderen beschützt, Allah wird auch ihn beschützen. Und das wird hier genau gelehrt. Ja, hier beginnen ja auch die meisten Übel in einer Gesellschaft. Der Argwohn. Ja, die Vorurteile. Das Misstrauen. Und das heißt hier voneinander, über sich selber hätten sie doch eine gute Meinung haben sollen. Aisha radiallahu an war doch von ihnen. Und der andere Sahabi war doch auch ein Teil von ihnen, von ihrer eigenen Gesellschaft, von den Gläubigen. Wenn man also ein Übel hört, dann soll man sagen, nein, das ist nicht wahr. Das ist ein Buhtan. Das ist eine Verleumdung. Hätten sie doch darüber 4 Zeugen herbeigebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Ja, also sie sind die Lügner, sie haben keine Beweise. Die Schuld liegt auf denen, die Gerüchte verbreitet haben. Und ohne Allahs Huld gegen euch und seine Barmherzigkeit im Diesseits und Jenseits würde euch für das, worin ihr euch ausgiebig ausgelassen habt, gewaltige Strafe widerfahren. Als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen, mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet, und es für euch eine leichte Sache gehalten habt. Und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Ja, also manchmal denkt man ja, wieso, ich habe ja nur was gesagt, ich habe ja nur meine Meinung geäußert und denkt, das ist eine leichte und eine Kleinigkeit. Bei Allah sind das manchmal ungeheuerliche Sachen, die wir da äußern. Wie soll man also reagieren? Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. So soll ein Gläubiger reagieren. Und nicht nachfragen. Echt? Erzähl noch mehr. Weißt du noch mehr? Ja, ich habe schon auch schon so lange gedacht. Ja, was wir dann manchmal auch noch mehr Öl ins Feuer gießen, weil wir es einfach so genießen, weil es so interessant ist. Wir befinden uns dann in großer Gefahr. Bei Allah sind das ungeheuerliche Taten. Preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. Allah ermahnt euch, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid. Und Allah macht euch die Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und Jenseits. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah nicht gnädig und barmherzig wäre, das ist wieder dieselbe Formulierung, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, wenn das alles also nicht wäre, dann würdet ihr wahrlich in Bedrängnis geraten. Also nochmal, in unserer Religion ist es auf strengste verurteilt und verboten, Unschuldige mit Skandalen zu behaften, Genuss an Gerüchten zu finden, Genuss an den Angelegenheiten und den Ehre und den, an den Problemen anderer, daran auch Genuss zu finden, sich daran die Zeit zu vertreiben, unbedacht zu sprechen, den Namen anderer unbedacht in den Mund zu nehmen, all das sind Gräueltaten und Ungeheuerlichkeiten in unserer Religion.